Ein Gedanke durchfuhr mich damals auf einmal wie ein Blitz. Ich war, sehen Sie, Rodion Romanowitsch, damals so gut wie überzeugt. Halt, dachte ich bei mir. Wenn ich auch jetzt zeitweilig das eine aus den Augen verliere, so packe ich dafür das andere am Schwanz. Aber dein Ziel verfehlst du nicht. Sie sind zu reizbar, Rodion Romanowitsch, von Natur so veranlagt. Sie sind es sogar übermäßig. Und das dazu noch bei all den anderen Grundzügen Ihres Charakters und Herzens, die ich zum Teil erkannt habe, wie ich mir schmeichle. Selbstverständlich konnte ich nicht damit rechnen, dass mein Plan in Erfüllung gehen würde. Denn es geschieht selten, dass ein Mensch aufsteht und einem plötzlich sein letztes Geheimnis ins Gesicht schleudert. Das kann vorkommen, wenn man einen Menschen dahin bringt, dass ihm die letzte Geduld reißt. Aber das kommt doch nur selten vor. Ich konnte nicht damit rechnen. Nein, dachte ich, lieber ist mir doch eine greifbare Winzigkeit, meinetwegen die winzigste Winzigkeit, meinetwegen nur eine einzige, aber die man mit der Hand greifen kann, etwas Reales also, und nicht immer bloß diese Psychologie. Denn, so dachte ich bei mir, wenn der Mensch schuldig ist, so kann man in jedem Falle etwas Positives von ihm erwarten, dann ist es erlaubt, mit einem ganz unerwarteten Ergebnis zu rechnen. Ich habe damals mit Ihrem Charakter gerechnet, Rodion Romanowitsch. Am allermeisten mit Ihrem Charakter. Ich verließ mich damals sehr auf Sie. Aber warum sprechen Sie denn jetzt so?« stotterte Raskolnikow schließlich, sogar ohne sich die Frage recht zu überlegen. »Wovon spricht er eigentlich? Oder sollte er mich tatsächlich für unschuldig halten?« »Warum ich so spreche? Ich bin gekommen, Ihnen Erklärungen zu geben, halte es sozusagen für meine heilige Pflicht. Ich will Ihnen alles genau darlegen, wie alles gekommen ist, diese ganze Geschichte meiner damaligen Verwirrung. Ich habe Sie viel leiden lassen, Rodion Romanowitsch. Ich bin aber kein Unmensch. Auch ich begreife doch, was es für einen bedrängten, aber stolzen, herrischen und ungeduldigen, vor allem ungeduldigen Menschen heißt, dies alles ertragen zu müssen. Ich halte Sie jedenfalls für einen hochedlen Menschen und sogar mit Veranlagung zu Großmut, obschon ich nicht mit allen Ihren Überzeugungen einverstanden bin. Und ich halte es für meine Pflicht, Ihnen das im Voraus und aufrichtig zu sagen. Denn vor allem will ich Sie nicht betrügen. Als ich Sie kennenlernte, fühlte ich eine große Zuneigung zu Ihnen. Sie werden vielleicht über solche Worte lachen. Sie haben vielleicht auch ein Recht dazu. Ich weiß, dass Sie mich schon auf den ersten Blick nicht mochten, denn im Grunde genommen ist ja auch nichts an mir, was liebenswert wäre. Fassen Sie es nun auf, wie Sie wollen, aber ich wünsche jetzt meinerseits, diesen Eindruck von mir mit allen Mitteln zu verwischen und Ihnen zu beweisen, dass auch ich ein Mensch bin mit einem Herzen und einem Gewissen. Ich rede vollkommen aufrichtig.